Die Wirtschaftsreform. Bereits im ersten Teile dieser Schrift haben wir angedeutet, dass gemäß der vom Judentum zum Tode verdammten fassenden Geisteskraft alles hin und wieder aufflackernde Erkennen arischerseits zu sofortigem Erlöschen verdammt blieb, von keinem gütigen Mitaufflammen der Mitmenschen gefördert und lebendig erhalten. Wo sich seit mehr als einem Jahrhundert schöpferischer Wille regte, überall blieb er vereinsamt, ungefördert und starb in Verlassenheit und Verzweiflung dahin. Ja, es ist dem Wollen des Bösen gelungen, die Leidenswege des Genius geradezu als unabwendbare Gesetzmäßigkeit hinzustellen, indes diese trostlosen Zustände nichts anderes sind als das Symptom der in ihrer Gesamtheit dahinsiechenden und ersterbenden arischen Menschheit. Geist aber, schöpferischer und genialer, ist nur dann zu Einsamkeit und Ohnmacht verdammt, wenn sein Todfeind, der bewegliche und alles Große hinwegbewegende Geist, hier auf Erden herrscht, andererseits aber die Menschen gleicher Art nichts mehr wissen von den Geboten, die zu ihrem eigenen Gedeihen befolgt werden müssen. Zu diesen Geboten aber, der Organisation des fassenden Geistes, gehört zuallererst und vor allem anderen das Erkennen können, dann aber liebende Fördern und allen sichtbar machen des Menschen schöpferischer Begabung. Ist das Erd eure großen Meister zu dem ganzen Volke in Fleisch und Blut gegangenen Pflicht gegen das Genie geworden, dann gedeiht die Weltordnung fassenden Geistes. Ist es dem Erzfeind gelungen, die lebendige Teilnahme dem produktiven Volksgenossen zu entziehen, ein ganzes Volk teilnahmslos, gleichgültig, ja verächtlich und geradezu zum Belächeln und Bewitzeln des Geistes herabzuerniedrigen, dann hat des fassenden Geistes Todesstunde geschlagen. Heute sind wir so weit, heute wird kein Volk mehr erzogen in Ehrfurcht und Liebe zu den Regungen jeglichen schöpferischen Erfassens unter den Mitbrüdern, und heute ist es denn auch das Erlöschen allen selbstherrlichen arischen Geistes weit genug gediehen, dass die fixe Idee über das Leben, das starre Wort über die lebendige Wirklichkeit immer und überall den Sieg davonträgt. So wird denn alles Schöpferische, wie es zu wirtschaftlicher Erneuerung notwendig wäre, zu einem flüchtigen Aufblitzen mit nachfolgender, umso qualvollerer Dunkelheit allüberall verurteilt bleiben. Wir haben gezeigt, wie bei einem der wichtigsten Schritte zur jüdischen Weltherrschaft, bei der Einführung der Goldwährung bei uns in Österreich, Männer dagewesen wären, deren Erkenntnis und gestaltende Kraft groß genug gewesen wäre zur Verhütung des Unheils, zur Gestaltung des Notwendigen und Ersprießlichen. Dass es hier die dem Volke unsichtbar bleibenden geheimen Mächte waren und sind, die dies Ertöten im Keime meisterhaft betrieben, wurde angedeutet. Dass aber die aufstrebende Weltmacht des Judentums hier von der im Abstiege begriffenen, doch aber noch weltumspannenden Macht Roms wieder einmal mächtig gefördert wurde, dies muss namentlich deshalb in diesem Zusammenhang vorerst geschildert werden, weil der naive Laie stets vermeint, dass Rom gegen eine wirtschaftliche Erneuerung doch sicherlich nichts einzuwenden haben könnte. Dem ist aber nicht so. Und um hier jenes Verständnis zu finden, ohne welches der Aufstieg nie mehr möglich wäre, soll nun einmal ausführlich behandelt werden, dass Rom, die mittelalterliche Hüterin arischer Wirtschaft, die jeglichen Zins als Wucher, der einst ihren Schutzbefohlenen als Verbrechen untersagte, heute die Hüterin und der Schutzpatron beweglicher Wirtschaftsmethoden geworden ist. Dies zu begreifen, müssen wir uns die wirtschaftliche Seite des Bestandes der römischen Weltmacht einmal näher ansehen. Solange der Papst noch in einem eigenen Kirchenstaate auch als weltlicher Monarch gebot, solange verfügte Rom über jene Einkünfte, wie sie zur Aufrechterhaltung einer über schier die ganze Erde verbreiteten Priesterschaft nun einmal unumgänglich notwendig sind. Der fromme Katholik bedenkt im Allgemeinen ganz und gar nicht, dass zu diesem Katholon, griechisch über das Ganze hin, Mittel notwendig sind, von deren ungeheurer Größe sich der Ahnungslose keinen Begriff macht. Während nun aber die Staatsmittel der übrigen Reiche gemeiniglich zur Aufrechterhaltung des Heeres verwendet wurden, hat Rom die Ecclesia Militans in ihrer Priesterschaft eben jenes Heer zu erhalten, das zum Bestande seiner Herrschaft vonnöten ist. Dieses Heer aber kann sich ein souveräner Staat mit den Steuereinkünften seiner ganzen Bevölkerung wohl leisten, indes Rom die reale Möglichkeit, dies Heer zu erhalten und zu vergrößern, in dem Augenblicke im Grunde verlor, wo mit dem Ende des Kirchenstaates der Verlust der wirtschaftlichen Vorbedingungen solchen Heeres das Papsttum bedrohte. Da musste denn Rom bzw. diejenigen unter den Kardinälen, die das allerwichtigste Geschäft der Finanzierung zu besorgen hatten, auf Mittel sinnen, in alter Weise das Priesterheer aufrechtzuerhalten. Da blieb denn als einziger Ausweg neben der Inanspruchnahme der Geldmittel romtreuer Katholiken die Geldbeschaffung auf dem anonymen Wege des Bank-, Börsen- und Aktienwesens, wie sie eben das Judentum zu so meisterhafter Höhe ausgebildet hatte. Gerade das Anonyme der jüdischen Methoden ist für das Priestertum von der allergrößten Bedeutung. Denn es geht ja wohl doch nicht an, der Verwalter der göttlichen Interessen hier auf Erden sein und allen Gläubigen sichtbar mit allzu irdischen Geldgeschäften beschäftigt erscheinen. So führen denn gar bald Fäden des Erlernens wie der tatsächlichen wirtschaftlichen Geschäfte von Roms Finanzzentrale zu Zion hinüber, und der Historiker kann wohl sagen, dass mit dem Ende des Kirchenstaates der Beginn des jüdischen Einflusses auch auf die römische Kirche zu verzeichnen ist. Wir meinen hier nur den äußerlich-wirtschaftlichen Einfluss, dass in einem tieferen Sinne der Katholizismus die Rache des Judentums an Christi Erscheinung ist, mag man in Deutscher Geist oder Judentum Seite 178 und folgende nachlesen. Die Weisen von Zion sind sich sicherlich heute als einzige dieses hochwichtigen Zusammenhanges bewusst, der wohl erst durch diese unsere Darlegung der Laienwelt zum Bewusstsein kommen dürfte. Dass obendrein vom Priesterpsychagogentume Roms zu dem in seiner Gesamtheit auf pfäffischen Psychagogentume aufbauenden Judenvolke zahlreiche Fäden auch der seelischen Gemeinschaft gehen, mag den Zusammenhang wirtschaftlicher Operationsgemeinschaft dem Seelenkundigen näher bringen. So aber einzig und allein erklärt sich, dass Reformversuche, wie sie etwa bei Begründung der Christlich-Sozialen Partei zu Wien ins Leben traten, an eben dieser bereits ganz und gar den wirtschaftlichen Methoden Zions zugetanen römischen Weltpolitik scheiterten.